hatte der Pilot Ähnlichkeit mit einem Schwein. Aber der wirklich interessante Teil hat sich schon vor 3 Tagen abgespielt. Aufgeführt unter Sonstiges. In der Nordsee entdeckte ein Satellit eine leichte radioaktive Strahlung in einer Tiefe von 180 Metern. Irgendwas war da unten. Sie wollten die Sache untersuchen, doch dann ist das hier passiert. Ein Raumschiff stürzt ab. Die Frage ist, wovon soll es ablenken? Sie schlüpfen einfach in die Haut. Sie dient ihnen sozusagen als Tarnung. Ist ja schon gut. Ich glaub ihnen die Geschichte. Das können nur Aliens sein. Dafür brauchen die irgendeine Art von Technik und die muss hier irgendwo sein. Und dann finde ich sie auch. Oh mein Gott, ist Harriet, das... Jetzt platzt mir aber der Kragen. Sie können hier nicht einfach rumspazieren und... Du meine Güte. Das ist der Premierminister. Was kriegen Aliens, wenn sie einen Alien-Absturz mit einem Alien-Piloten vortäuschen? Uns. Sie kriegen uns. Sie lenken uns ab und stellen uns eine Falle. Oh. War da jemand ungezogen? Innen war es viel größer. Keine Ahnung, was weiß ich schon von Raumschiffen? Für sowas sind wir Experten zuständig. Der Mann ist ein gefährlicher Unruhestifter. Hat man mit ihm zu tun, steckt man bis zum Hals in Schwierigkeiten. Da fängt mein Job an. Ich eliminiere Schwierigkeiten. Das ist unmöglich. Er ist heute Nachmittag weggefahren. Der Premierminister hat im Dienstwagen Downing Street verlassen. Und wer hat ihn das auf die Nase gebunden? Das war ich. Es hat mit uns hier zu tun. Wir Alien-Experten könnten eine Gegenstrategie entwickeln. Und wir sind alle in einem Raum versammelt. Verzeihung, würden Sie bitte nicht furzen, während ich die Welt rette? Bevorzugen Sie die Stille des Todes? Dass Sie alle Ihre Sicherheitsausweise tragen. Das hilft später, die Leichen zu identifizieren. Gestern sahen